Protokolle 21.1. Meiner letzten Darstellung will ich nun eine ausführliche Erörterung über die inneren Anleihen hinzufügen. Über die auswärtigen Anleihen werde ich nicht mehr sprechen. Sie haben unsere Kassen mit dem Gelde der Nichtjuden vollgefüllt. In unserem Staate aber wird es Ausländer nicht mehr geben. Protokolle 21.2. Wir haben die Bestechlichkeit der hohen Staatsbeamten und die Nachlässigkeit der Herrscher ausgenutzt, um unsere Gelder zwei-, drei- und mehrfach wieder hereinzubekommen, indem wir den Regierungen der Nichtjuden mehr Geld liehen, als sie unbedingt benötigten. Wer könnte uns das gleich machen? Ich werde mich vorhin nur mit den Einzelheiten der inneren Anleihen beschäftigen.